Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Once again, we're back with our devotional. Erneut sind wir mit unserer Andacht zurück. I'm doing a series now that is called Reap Your Harvest. Ich mache eine Serie, die heißt Bring deine Ernte ein. You know, I was asked by somebody if under the new covenant the law of sowing and reaping stopped working. Ich wurde gefragt, ob das Gesetz von Saat und Ernte im neuen Bund immer noch gültig ist. And I was in this meeting at the conference. Ich war auf einer Konferenz. And you know, the pastors were wondering if this is still in active today, this law. Und die Pastoren fragten sich, ob dieses Gesetz heute immer noch gültig ist. And I said, I do believe so, yes. Ich sagte, ja, ich glaube, dass es noch gültig ist. But one of the pastors, he disagreed with me. Einer der Pastoren war nicht meiner Meinung. And he said, no, Reinhard, he said, I don't believe that the law of sowing and reaping is still working today. Und sagte, nein, Reinhard, ich glaube nicht, dass das Gesetz von Saat und Ernte in diesen Tagen noch gültig ist. He said, in the new covenant, this is not for us. Er sagte, im neuen Bund ist dies nicht für uns. And he quoted a Bible verse. Und er zitierte einen Bibelvers. And he said, look what Jesus said in Matthew 6. Und sagte, schau, was Jesus in Matthäus 6 sagt. He said, look at the birds, they neither plant nor reap, and yet my Father in heaven provides for them. Er sagte, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und der euer himmlische Vater ernährt sie doch. So he said, with Jesus there is no reaping and sowing. Er sagte, dass es mit Jesus keine Saat und Ernte gibt. We can just enjoy all the blessings that we want to enjoy. Wir können einfach all die Segnungen genießen, die wir genießen wollen. You know, this answer seemed very interesting. Diese Antwort schien sehr interessant zu sein. But I cannot agree with it. Jedoch kann ich nicht zustimmen. And I'm telling you why. Und ich sage dir warum. There are several reasons. Es gibt verschiedene Gründe. First of all, the New Testament, even after the cross, teaches sowing and reaping. Erstens lehrt das Neue Testament sogar nach dem Kreuz über Saat und Ernte. You know, whenever we talk about sowing and reaping, unfortunately, usually people only speak about money. Wenn auch immer wir über Saat und Ernte sprechen, sprechen Menschen unglücklicherweise nur über das Thema Geld. And I want to talk something that's much bigger than just money. Und ich will über etwas sprechen, das viel größer ist als nur das Geld. You know, it's strange that there are very few people who teach about sowing and reaping apart from money. Es ist sehr seltsam, dass das Thema Saat und Ernte außerhalb vom finanziellen Aspekt sehr selten angesprochen wird. Because the only thing they do is take the 2 Corinthians 8 scripture. Das Einzige, was sie tun, ist, sie nehmen die Schriftstelle aus 2. Korinther 9. Where Paul said, wo Paulus sagte, that we should give cheerfully, dass wir fröhlich geben sollen, because God loves a cheerful giver and we will reap whatever we sow. Weil Gott einen fröhlichen Geber liebt und wir das ernten werden, was wir säen. But do you know, that's only one aspect. Weißt du, dies ist nur ein Aspekt. If you really study carefully, wenn du wirklich sorgfältig studierst, you will find out that the law of sowing and reaping is in the universe. Wirst du herausfinden, dass das Gesetz von Saat und Ernte im Universum ist. If that law would have stopped working with the new covenant, life would cease to exist. Wenn dieses Gesetz mit dem neuen Bund seine Gültigkeit verloren hätte, würde das Leben aufhören zu existieren. Think. Überlege. Why are we alive? Warum leben wir? Why can I speak and you can listen? Warum kann ich sprechen und du kannst zuhören? Because my father planted a seed into the womb of my mother. Weil mein Vater in die Gebärmutter meiner Mutter einen Samen gesät hat. If there would have been no planting and no reaping, then I would not be here. Wenn es kein Säen und kein Ernten gäbe, wäre ich nicht hier. Think about what did you eat today? Überlege, was du heute gegessen hast. Maybe you had a slice of bread. Vielleicht ein Stück Brot. Well, somebody had to plant the seed so they could reap the wheat and make the bread. Also musste jemand den Samen pflanzen, damit sie den Weizen ernten und das Brot machen können. You don't even have to think about just bread. Du musst nicht einmal nur über Brot nachdenken. You can't even eat meat without the law of sowing and reaping. Ohne das Gesetz von Saat und Ernte kannst du nicht einmal Fleisch essen. Unless the male animal plants a seed into the female animal, soon there will be no more meat. Es wird bald kein Fleisch mehr geben, es sei denn, dass das männliche Tier einen Samen in das weibliche Tier legt. What are you gonna wear? Which clothes? Welche Kleidung wirst du anziehen? You know, I mean, everything comes from reaping and sowing. Alles kommt von Saat und Ernte. Oh, but I have synthetic clothes. Oh, aber ich habe synthetische Kleidung. Oh, that's okay too. Das geht auch in Ordnung. But who made them? Wer hat diese gemacht? A man made them. Ein Mensch hat diese gemacht. Ah, mine are made by the machine in the factory. Ah, meine Kleidung wurde von einer Maschine in einer Fabrik hergestellt. Who made the machine? Wer stellte die Maschine her? A man who is a result of sowing and reaping. Ein Mensch, der das Resultat von Saat und Ernte ist. Eggs, you can't eat eggs. Eier, du kannst keine Eier essen. In fact, you can't eat anything. Genau genommen kannst du nichts essen. Every fruit that you've ever eaten, every vegetable you eat, every bread that you eat. Jede Frucht, die du jemals gegessen hast, jedes Gemüse, jedes Brot, das du isst. Without sowing and reaping, it will all stop to exist very soon. Ohne Saat und Ernte wird alles sehr bald aufhören zu existieren. And I'm going to show you from the scripture. Ich werde dir von der Schrift her aufzeigen, that this law of sowing and reaping goes much beyond finance. Dass dieses Gesetz von Saat und Ernte weit über die Finanzen hinausgeht. Once you begin to understand this, wenn du dies einmal verstehst, you will become very carefully what you sow. Wirst du sehr vorsichtig damit umgehen, was du säst. Because you will always reap according to the seed that you plant. Denn du wirst immer ernten, was du gesät hast. There are people who are planting doubt their whole lives. Es gibt Menschen, die während ihres ganzen Lebens Zweifel pflanzen. And then, when they need a miracle, there's no faith in their hearts. Und dann, wenn sie ein Wunder brauchen, ist in ihrem Herzen kein Glaube vorhanden. Think about this. Denk darüber nach. They want to reap a harvest, but they have not planted the seed. Sie wollen die Ernte einbringen, sie haben jedoch nicht den Samen gepflanzt. This is very foolish. Das ist sehr dumm. You cannot reap what you have not planted first. Du kannst nicht ernten, was du zuerst nicht gesät hast. But on the other hand, aber auf der anderen Seite, you will always reap whatever you've planted. Wirst du immer ernten, was du gesät hast. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.